langweilig hier. Du trinkst noch ein Bier, gibst die Flasche in die Scheibe rein. Der Besitzer schreit, du altes Schwein, du haust ihm eins in die Fresse. Und schon stehst du in der Presse.